Die Zeitung Rodong Sinmun vom 18. August brachte einen Kommentar mit dem Titel »Südkorea kann sich der Verantwortung für die gegenwärtige Lage nicht entziehen«. Im Kommentar hieß es, am 15. August hielt der südkoreanische Präsident die angebliche Gedenkrede zum 15. August. Dabei meinte er ganz absurd, dass die Frage der Atomwaffen und Raketen vom Norden eine dringende ernste Herausforderung darstelle und sprach von der sogenannten internationalen Isolierung und einer dunklen Zukunft, was die Völker schwer reiste. Es ist der Ausdruck einer dunklen Absicht dazu, die Verantwortung für die Zuspitzung der Lage auf der koreanischen Halbinsel auf die D-Völker abzuwälzen und in Verschwörung mit den äußeren Kräften seine antinationale Politik gegenüber dem Norden durchzusetzen. Die USA, die sich wie besessen mit der bösen, feindseligen D-Völker-Politik und den Atomkriegsmachenschaften gegen den Norden befassen, und die südkoreanische Regierung, die die USA aktiv unterstützt, solle volle Verantwortung für die Verletzung des Friedens und die Zuspitzung der Spannung auf der koreanischen Halbinsel tragen. Der südkoreanische Machthaber sagte kein einziges Wort über die ungerechte Handlung seiner Regierung, die den USA blindlings gehorchte und für die Zuspitzung der Lage auf der koreanischen Halbinsel sorgte, und ließ bloß böse Worte über die D-Völker fallen, was vom In- und Ausland kritisiert und verspottet wird. Der Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel können erstens zuverlässig gewährleistet werden, wenn den Kriegsmachenschaften der USA gegen die DVK ein für allemal ein Ende gesetzt wird. Wenn die südkoreanische Regierung ehrlich den Frieden wünscht, soll sie nicht unbegründet der DVK an die Karre fahren, sondern das Wesen der gegenwärtigen Situation genau einsehen und nicht mehr die Handlungen dazu begehen, im Einklang mit den tollwütigen Umtrieben der USA zur militärischen Auseinandersetzung die Landsleute zu reizen.